Hallo Leute! So good to be back. Es ist so gut, wieder zurück zu sein. We gotta wait a minute and then off we go. Wir warten noch eine Minute und dann legen wir los. I said something yesterday, but I changed my mind. Ich habe gestern etwas gesagt, aber ich habe meine Meinung geändert. I said that this will be the last one. Ich sagte, das wird das letzte Live sein. But I have to do one more. Aber ich muss noch ein weiteres machen. Because I couldn't teach everything in the time that I wanted to. Denn ich konnte nicht alles in der Zeit lernen, was ich lernen wollte. So today we're going to talk about intercession. Wir werden heute also über Fürbitte reden. And then I will do one more. Und dann machen wir noch ein Live. Monday night at 8 o'clock. Montagabend um 8. And Monday night at 8 o'clock we will actually talk about spiritual warfare. Montagabend um 8 werden wir tatsächlich über geistliche Kampfführung reden. And then that will be the last one. Und das ist dann das letzte Live. Listen, Paul said. Hört zu, Paulus sagte. For me to teach the same thing over and over again. It's not tedious, it's good for you. Es ist für mich nicht ermüdend, euch immer wieder und immer wieder dasselbe zu lernen. Es ist gut für euch. He said, you guys need it. Er sagte, ihr Leute braucht das. And I've repeated things over and over again in this whole session. Und ich habe manche Dinge in diesen Sessions immer und immer wieder gesagt. And I realized that you guys need to hear things over and over again. Und ich habe erkannt, dass ihr diese Dinge immer und immer wieder hören müsst. Because I keep receiving the same question. Denn ich bekomme immer wieder dieselben Fragen. Now, this is not critical. I understand that. Das ist keine Kritik. Ich verstehe das einfach. And I'll tell you why. Und ich sage euch auch warum. Because decades religion has taught us the wrong stuff. Denn jahrzehntelang hat Religion uns die falschen Dinge beigebracht. So that's why it's complicated to deconstruct. Und darum ist es kompliziert, das abzubauen. So let's start to go. Also, lasst uns anfangen. How many people do we have in there? Wie viele Leute haben wir? Okay, we have 330 people. I think it's time to go. Okay, 330 Leute, Zeit zum Anfang. I want to just wrap up what I said yesterday about fasting. Ich will kurz zusammenfassen, was ich gestern übers Fasten gesagt habe. We were very fast in the end. Denn am Ende war alles sehr schnell. So first we established fasting is a part of the Christian life. Also zuerst haben wir festgestellt, dass Fasten ein Teil des christlichen Lebens ist. Then I said something that has brought some kind of confusion. Und dann sagte ich etwas, das für einige Verwirrung gesorgt hat. It's really funny. Es ist wirklich lustig. Here is what's funny. Also, das ist lustig. We have something stuck in our brains because that's what religion has taught us for decades. Es gibt da etwas, das sich in unserem Denken festgesetzt hat, denn das hat uns Religion seit Jahrzehnten so gelehrt. And then something else. Somebody else comes and says something different and we get confused. Und wenn dann jemand anders kommt und etwas anderes sagt, dann sind wir verwirrt. I'm glad you guys study and you guys kind of question what I teach. Ich bin froh, dass ihr studiert und lest und dass ihr hinterfragt, was ich lehre. Das gefällt mir. Let me say it again. Lass es mich noch einmal sagen. There is no record in the Bible of a Daniel fast. Es gibt keine Aufzeichnung in der Bibel über ein Daniel-Fasten. A Daniel fast doesn't exist. Ein Daniel-Fasten gibt es nicht. It's an invention of people who don't like to fast, I guess. Es ist eine Erfindung von Menschen, die nicht gerne fasten, glaube ich. If you look in the original meaning of the word to fast, it means to stay without food. Wenn ihr die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Fastens nachschlagt, bedeutet es, ohne Nahrung zu sein. Now, Daniel did a good thing. Daniel hat etwas Gutes getan, ja. He was a man of God. Er war ein Mann Gottes. But please understand, he still lived in the old covenant. Aber bitte versteht, dass er immer noch im alten Bund lebte. You cannot base anything you do on the old covenant. Ihr könnt nichts, was ihr tut, auf dem alten Bund aufbauen. Almost every fasting I've ever heard by any preacher, he uses old covenant principles. You can't do that. Bei nahezu jedem Fasten verwendete der Prediger, den ich gehört habe, Prinzipien des alten Bundes, das könnt ihr nicht machen. We don't live in the old covenant. Wir leben nicht im alten Bund. We don't relate to God on the basis of the old covenant. That's over. Wir stehen nicht mehr mit Gott in Beziehung basierend auf dem alten Bund. Das ist vorbei. So Daniel was a prophet. Daniel war also ein Prophet. Wonderful man. Ein wunderbarer Mann. Probably one of the most godly men. Wahrscheinlich einer der gottesfürchtigsten Männer überhaupt. Yes. Ja. But what he did is for 3 weeks he did not touch the food that his own law forbid. Aber was er getan hat, war folgendes. 3 Wochen lang hat er das Essen nicht angerührt, das ihm sein eigenes Gesetz verboten hat. That was very good. Das war sehr gut. It's just not a fast. Aber es ist kein Fasten. A fast is when you abstain from food completely. Fasten findet statt, wenn du vollständig auf Essen verzichtest. When I say I do a 21-day fast, That means for 21 days I've touched nothing but water. Wenn ich sage, dass ich 21 Tage lang faste, dann heißt das, dass ich 21 Tage lang nichts außer Wasser zu mir nehme. So that's what you need to understand. Das müsst ihr verstehen. Okay? Okay? So, Daniel didn't fast, but he was a godly man. Daniel hat also nicht gefastet, aber er war ein gottesfürchtiger Mann. So fasting is always related with prayer. Fasten ist immer mit Gebet verbunden. Not prayer the way you've been taught, prayer the way I've just taught you. Nicht das Gebet, wie es euch beigebracht wurde früher, sondern das Gebet auf die Weise, wie ich es euch gelehrt habe. Now people are also confused about Luke 17 and the casting out of the demon. Und einige Leute waren auch verwirrt über Lukas 17 und die Austreibung der Dämonen. Look, in the original Greek it says this type does not go out. Schau, im griechischen Urtext heißt es, diese Art fährt nicht aus. Look, this type of glasses. Schau, diese Art von Brille. This type of water. Diese Art von Wasser. This type of guy, diese Art Mann, or this type of demon, oder diese Art Dämon. It doesn't tell us clearly what type Jesus was talking about. Diese Bibelstelle sagt uns nicht eindeutig, über welche Art Jesus gesprochen hat. It's not clear. Es ist nicht eindeutig. So almost everybody says he was talking about the type of demon. Und darum sagt fast jeder, dass es über eine Art von Dämonen geht. I choose to think that he was talking about a type of unbelief. Ich habe mich dafür entschieden zu glauben, dass er über eine bestimmte Art von Unglauben geredet hat. Listen, having said that, I'm happy if you believe that Jesus was talking about the demon. That's fine. Hört, nachdem ich das gesagt habe, ist es für mich ganz in Ordnung, wenn ihr glaubt, dass Jesus über eine Art Dämonen spricht. Das ist okay. The reason why I believe that he was talking about unbelief. Aber der Grund, warum er über den Unglauben spricht, because he was changing the subject from the demon and addressing the problem of unbelief. Ist, weil er das Thema von dem Dämon geändert hat und nun das Thema Unglauben angesprochen hat. Key is this. That's the real key. Aber der eigentliche Schlüssel ist folgender. It doesn't matter if Jesus was talking about a type of demon or a type of unbelief. That's really not the issue. Es ist nicht so wichtig, ob Jesus über die Art von Dämonen oder die Art von Unglauben gesprochen hat. Das ist nicht das eigentliche Thema. The misinterpretation that religion has done all over the world. Die Fehlinterpretation, die Religion auf der ganzen Welt gemacht hat. They have used and approached this subject from the lenses of the old covenant. Sie haben dieses Thema mit einer Brille des alten Bundes angegangen. They said. Sie haben gesagt, that unless you fast and pray, you don't have authority over certain big demons. Wenn ihr nicht fastet und betet, dann habt ihr keine Autorität über bestimmte Dämonen. That's wrong. Das ist falsch. Because the authority does not come from fasting and praying. It comes only from being in Christ. Denn die Autorität kommt nicht durch Fasten und Beten, sondern nur daher, dass wir in Christus sind. But you can't exercise this authority if you don't live by ridiculous radical faith. Du kannst diese Autorität nicht ausleben, wenn du nicht durch schon fast unglaublich radikalen Glauben lebst. So the fasting is clearly connected to the change of faith in your heart. Das Fasten ist also eindeutig damit verbunden, dass der Glaube in deinem Herzen geändert wird. Then we also said fasting is a matter of consecration. Dann haben wir auch gesagt, dass Fasten eine Sache der Weihe ist. Listen, I didn't count how many fasts I've done in my life. Hört, ich kann nicht mehr zählen, wie viele Fastenzeiten ich in meinem Leben gemacht habe. But in a typical year, I eat less than I fast. Aber in einem normalen Jahr esse ich weniger, als ich faste. That's a normal year for me. Das ist ein normales Jahr für mich. This has been my lifestyle since 1982. Und das ist mein Lebensstil seit 1982. Every year I spend several intense, long, several weeks fasting with only water. Jedes Jahr verbringe ich mehrere intensive Fastenzeiten über mehrere Wochen, in denen ich nur Wasser trinke. But my primary reason has always been the same. Aber mein Hauptgrund dafür war schon immer derselbe. Consecration. Weihung. And passionate love for my Jesus. Und die leidenschaftliche Liebe für meinen Jesus. I've never fasted to try to get anything from God. Never. That's awful. Ich habe noch nie gefastet, um irgendetwas von Gott zu bekommen. Noch nie. Das ist schrecklich. I don't have to exchange anything or bargain with God. I don't need to do that. Ich muss nichts bei Gott eintauschen oder irgendwas mit ihm verhandeln. Das brauche ich nicht. Listen. Hör zu. Jesus said this. Jesus sagte, when he was confronted why his disciples did not fast. Als er konfrontiert wurde, warum seine Jünger nicht fasteten. This is what they said to him. Da steht Folgendes. The Pharisees fast and the disciples of John the Baptist. Why don't your disciples fast? Die Jünger des Johannes fasten und die Jünger der Pharisäer fasten. Warum fasten deine Jünger nicht? Here's what Jesus responded. Und Jesus sagte. He said, how can the friends of the bridegroom mourn when the bridegroom is with them? How can they fast? Wie können die Freunde des Bräutigams trauern, wenn der Bräutigam bei ihnen ist? Wie können sie fasten? Then he said. Und dann sagte er, time will come. Die Zeit kommt, bridegroom is gone. Wenn der Bräutigam weg ist, and they will fast. Und dann werden sie fasten. So I think for any new covenant Christian, ich denke also, dass der Hauptgrund, the primary reason for fast needs to be this. Für jeden Christen im Neuen Bund folgender sein muss. My heart longs for my Jesus. Mein Herz sehnt sich nach meinem Jesus. My heart desires for my Lord. Mein Herz sehnt sich nach meinem Herrn. The bridegroom, I want him to be with me permanently. Der Bräutigam, ich möchte, dass er ständig bei mir ist. Our hearts need to cry, Maranatha, Maranatha, come, my Lord Jesus. Unsere Herzen müssen schreien, Maranatha, Maranatha, komm, mein Herr Jesus. So Jesus said, my disciples will fast when the bridegroom is gone, because they're going to mourn because of my absence. Jesus sagte also, meine Jünger werden fasten, wenn der Bräutigam weg ist, denn dann werden sie trauern wegen meiner Abwesenheit. Ist das nicht traurig? Most Christians fast because they want to get something from him. Instead of fasting because they want him. Die meisten Christen fasten, weil sie etwas von ihm bekommen wollen, anstatt dass sie fasten, weil sie ihn wollen. Think about this. Denk darüber nach. Think about you going down the aisle to get married to this multi-multi-millionaire. Stell dir vor, du gehst auf den Traualtar zu, um mit diesem Multimilliardär verheiratet zu werden. And then you stand down before the pastor who does the wedding, the ceremony. Und dann stehst du vor dem Pastor, der die Zeremonie durchführen soll. And you as the bride, you say. Und du als Braut sagst dann. Hurry up, hurry up, hurry up. Mach schnell, mach hin. Do the ceremony, quick, quick. Mach schnell die Zeremonie. And the guy says, just calm down. Und der Mann sagt, oh, beruhige dich. He said to the bridegroom. Und dann sagst du zu dem Bräutigam. Tell him to hurry, tell him to hurry. Sag ihm, er soll sich beeilen. Because I want your credit card. Ich will deine Kreditkarte. I want your million. Ich will deine Millionen. That's why I'm marrying you. Darum heirate ich dich. How evil is it that we want Jesus only for what we can get from him? Wie bösartig ist es, dass wir Jesus nur aufgrund dessen wollen, was wir von ihm bekommen können? He is our bridegroom. Er ist unser Bräutigam. He redeemed us. Er hat uns erlöst. He loves us so much and he wants to be married to us and be with us forever. Er liebt uns so sehr, dass er uns heiraten will und für immer mit uns zusammen sein möchte. And all we can think when talking about fasting is what we can get from God through our fasting. That is all. Und alles, woran wir denken beim Fasten, ist, dass wir etwas vom Fasten von ihm bekommen wollen. Das ist furchtbar. So fasting is consecration to my bridegroom. Fasten ist eine Weihung an meinen Bräutigam. It is a deep desire that I have and a longing to be with him. Es ist eine tiefe Sehnsucht, die ich habe und ein Verlangen, mit ihm zusammen zu sein. It's an expression of my heart that I'm more hungry for him than I'm for food. Es ist ein Ausdruck meines Herzens, dass ich hungriger bin nach ihm als nach Essen. That's the fasting of the new covenant. Das ist Fasten im Neuen Bund. That's the fasting that the church needs to learn to do. Das ist das Fasten, das die Kirche lernen muss. When I moved to Brazil 6 years ago, I was upset and shocked. Wisst ihr, als ich vor 6 Jahren nach Brasilien zog, war ich wütend und schockiert. I cannot tell you how deeply I was grieved. Ich kann euch gar nicht sagen, wie traurig ich war. Because every year the church did do 21-day fast. Denn jedes Jahr führte die Gemeinde zweimal ein 21-tägiges Fasten durch. And I cannot remember one single fast in 6 years. Und ich kann mich an kein einziges Fasten in 6 Jahren erinnern. But the fast was all about intimacy with Jesus. I cannot remember one. Bei dem es nur um Intimität mit Jesus ging. Ich kann mich nicht an eines erinnern. Every fast that I was part of that the church did. Jedes Fasten, an dem ich teilnahm, weil die Gemeinde es durchführte, were only about two things. Ging nur um 2 Dinge. Me and money. Ich und Geld. How many books we can sell so that you can use them to fast and money we can make? Wie viele Bücher wir verkaufen können, damit wir sie benutzen können, um mit dem Fasten Geld zu verdienen? And how much we can get out of this fast? Und wie viel wir aus diesem Fasten herausholen können? 21 day fast to get this from God. 21 day fast to do this. 21. It was all about what I can get through this fast. 21-tägiges Fasten, um dies von Gott zu bekommen und das zu bekommen. Es ging immer nur darum, was ich durchs Fasten bekomme. Friends, I cannot say how grieved my heart was. Freunde, ich kann euch nicht sagen, wie betrübt mein Herz war. And I said to one of the main pastors, I said, why don't we just fast about Jesus? Ich sagte zu einem der Hauptpastoren, warum fasten wir nicht einfach wegen Jesus? Why can't we just fast and say we're going to spend 21 days intimately desiring his presence, not wanting anything for ourselves. Warum können wir nicht einfach fasten und sagen, dass wir 21 Tage Intimität mit ihm verbringen wollen und uns nach seiner Gegenwart sehen? Learn a lot of things. Ihr müsst viele Dinge lernen. So let's move on from fasting. Und jetzt gehen wir vom Fasten weiter. Listen, I received a long message today. Hör zu, ich habe eine lange Nachricht bekommen. Really kind of made me smile. Und sie hat mich wirklich zum Lächeln gebracht. There is a very clever man who lives here in Brazil. Es gibt einen sehr intelligenten Mann, der hier in Brasilien lebt. He's a doctor, he's a professor. Er ist ein Doktor und Professor. In fact, he's one of the most, probably the top four intelligent men I know in the whole world. Wahrscheinlich ist er sogar einer der vier intelligentesten Männer der ganzen Welt. And he became frustrated after he met me. And he knows me very well. Und nachdem er mich getroffen hat, wurde er ziemlich frustriert, aber inzwischen kennt er mich sehr gut. He became frustrated because of the Brazilian Bible. Er war frustriert wegen der brasilianischen Bibel. So he's now actually he's part of an international team to revise the NBI in Portuguese. Darum ist er nun Teil eines internationalen Teams, um die portugiesische NVI-Übersetzung zu revidieren. I connected him with another friend of mine who speaks 22 languages and who is a Bible translator. Ich habe ihn mit einem anderen Freund zusammengebracht, der 22 Sprachen spricht und ein Bibelübersetzer ist. And they are now revising the NBI, which is full of mistakes. Und zusammen haben sie nun die NVI revidiert, die voller Fehler ist. So this guy, he learned Greek. Dieser Mann hat Griechisch gelernt. And he's translating the New Testament from Greek into Portuguese. Und er übersetzt das Neue Testament vom Griechischen ins Portugiesische. And listen to what he told me today. Und was er mir heute erzählt hat, this is so beautiful. Das ist so toll. He said, Reinhard, I had to send you this message. Er sagte, Reinhard, ich muss dir diese Nachricht schicken. He said, every Portuguese Bible translated the Lord's Prayer wrong. Er sagte, jede portugiesische Bibel hat das Vaterunser falsch übersetzt. Listen. Hör zu. You know, okay, I know you don't speak Greek, you don't speak Hebrew, very few people do. Ich denke, ihr sprecht kein Griechisch und auch kein Hebräisch, nur wenige Menschen können das. But there's a very simple way to understand the Bible. Aber es gibt eine sehr einfache Art, um die Bibel zu verstehen. You don't have to be an expert in Greek and Hebrew. It's nice, but you don't have to. Du musst kein Experte in Hebräisch und Griechisch sein, das ist schön, aber du musst es nicht. I'm not. Ich bin auf jeden Fall keiner. But let me give you a simple key. Aber ich gebe euch einen Schlüssel. If it doesn't fit into the new covenant, into the finished work of the cross, simply say, I don't understand it. Wenn es nicht in den neuen Bund, in das vollbrachte Werk am Kreuz passt, sagt einfach, ich verstehe es nicht. Leave it. Lass es sein. Don't say, it has to mean this, because every pastor preaches like this. Sag nicht, es muss dies oder das bedeuten, denn jeder Pastor predigt das so. Mach das nicht. Say, well, it can't mean that, because it does not fit into the finished work of the cross. Sag einfach, tja, das kann es nicht bedeuten, denn es passt nicht in das vollbrachte Werk des Kreuzes. Es ist nicht wirklich kompliziert, die Bibel zu verstehen, wenn man sie durch das vollbrachte Werk des Kreuzes liest. Kinder können das verstehen. So this pastor sent me this, a long audio. Dieser Pastor hat mir also eine lange Audionachricht geschickt. And he talked about one sentence only. Und er sprach darin nur über einen einzigen Satz. Give us our daily bread today. Gib uns heute unser tägliches Brot. He said this to me. Und er sagte mir Folgendes. No, I didn't. Ich hab dir das noch gar nicht erzählt. I didn't tell. I'm not struggling. Here is what it means. Im Griechischen bedeutet es. In the original Greek, that's what it means. Im Originalgriechischen. First of all, there's no asking in the grammar. Zuerst einmal gibt es keine Bitte in der Grammatik. No asking. Also nein, kein Bitten. Literally, it says this. Wörtlich sagt es Folgendes. Thank you. Danke. That you gave me the bread for tomorrow already today. Yeah! Dass du mir das Brot für morgen bereits heute gegeben hast. Listen. Hör zu. This Greek expert told me that. Dieser griechische Experte hat mir das erzählt. So, this is why the Lord's Prayer was radical to the disciples. Darum war das Vaterunser so radikal für die Jünger. Jesus said. Jesus sagte. You don't ask for bread. Bittet nicht um Brot. You don't ask for provision. Bitte nicht um Versorgung. Say, Father in heaven. Sag vielmehr Vater im Himmel. Thank you that today you already gave me what I need tomorrow. Danke, dass du mir heute bereits gegeben hast, was ich morgen brauche. If your heart can believe this. Wenn ihr euer Herz nun dazu bringt, das zu glauben, you know what you will do? Dann werdet ihr nie wieder so ein Gebet beten. Ihr werdet einfach sagen, danke, danke. We have built house after house after house for our poor children in Brazil without ever asking God or ever asking a person. Wir haben ein Haus nach dem anderen für ein Vermögen in Brasilien gebaut, ohne auch nur einmal Gott oder Menschen um Geld zu bitten. 5 Millionen Real in 5 Jahren. Ask God for one penny, never ask a human being for. Niemals haben wir Gott auch nur um 1 Cent gebeten und auch keinen Menschen. You know what I did? That's something you'll feel. Thank you today that you already gave me the money I need tomorrow to build the next house. Wisst ihr, was wir getan haben? Wir haben gesagt, danke, dass du mir heute das Geld gegeben hast, das ich morgen brauche, um das nächste Haus zu bauen. Here is the biggest problem. Our hearts are so filled with unbelief. Und das größte Problem ist, unsere Herzen sind so voll mit Unglauben. Listen, friends. Hör zu, Freunde. Just get this. Bitte begreift das. Please. Bitte. If you don't pray in faith, don't pray. Wenn ihr nicht im Glauben betet, dann betet lieber gar nicht. Don't pray from anxiety. Betet nicht eure Sorgen heraus. Don't pretend you have faith if you don't have faith. Tut nicht so, als ob ihr Glauben hättet, wenn ihr keinen habt. It makes no sense. Es macht einfach keinen Sinn. Let me give you a typical example. Hier ein typisches Beispiel. I've heard this, I don't know how many times. Das habe ich schon so unzählige Male gehört. In fact, a lot of people are very angry with me. Und viele Menschen sind tatsächlich ärgerlich deswegen mit mir. Und Daniel hat so viel gelitten. Because he traveled with me to so many places. Denn er ist mit mir an so viele Orte gereist. Und die Leute kamen zu mir und sagten, ah, ich möchte, dass du für mich betest, Reinhard. I always say, what do you want me to pray? Und ich sage immer, wofür möchtest du, dass ich bete? And I think probably 90% of the time, I probably say to people, no, not praying for it. Und wahrscheinlich 90% der Fälle sage ich dann zu den Leuten, nein, dafür bete ich nicht. And they get very upset. Und sie werden sehr ärgerlich. They get mad at him. Und dann gehen sie auf ihn los. Because they think, Reinhard is such a nice guy, he would never say that. He's saying something that Reinhard doesn't even say because he doesn't like us. Denn sie denken, Reinhard ist so ein netter Typ, also würde so etwas nie sagen. Und da denken sie, dass Daniel etwas sagt, das Reinhard gar nicht sagt, weil Daniel sie nicht mag. It's actually me. Aber es ist, ich bin es tatsächlich, ich. Because I'm not religious and I'm not gonna lie to you and make you feel good. I'm not doing this. Ich bin nicht religiös und ich werde euch nicht anlügen und euch ein gutes Gefühl geben. Das mache ich nicht. Because prayer is not a magic formula. Denn Gebet ist keine magische Formel. Now you feel good and you walk home and nothing changed. Danach fühlst du dich gut und gehst nach Hause, aber es hat sich nichts geändert. Let me give an example. Nein, noch ein Beispiel. A woman came to me and said, please pray for me. Eine Frau kam zu mir und sagte, bitte bete für mich. I said, what in it? Ich sagte, was brauchst du? She said, I have depression. Sie sagte, ich habe Depressionen. Now depression is awful. Ich weiß, Depressionen sind schrecklich. The Holy Spirit said to me, und der Heilige Geist sagte zu mir, ask her why she has depression. Frage sie, warum sie Depressionen hat. I said, why is depression? Also sagte ich, warum hast du Depressionen? She said, because my daughter is 15 years old. Und sie sagte, meine Tochter ist 15 Jahre alt. And I have not seen her for 14 years. Und ich habe sie seit 14 Jahren nicht gesehen. A Brazilian woman who lived in America. Es war eine Brasilianerin, die in Amerika lebte. Why haven't you seen her for 14 years? Ich fragte, warum hast du sie seit 14 Jahren nicht gesehen? She said, because when I was 1 year old, I left Brazil to come here to have a better life. Und sie sagte, meine Tochter war 1 Jahr alt, da habe ich Brasilien verlassen und kam hierher, um ein besseres Leben zu haben. And I left my daughter home. Und ich habe meine Tochter zu Hause gelassen. Brought up by some relatives. Sie wurde von Verwandten aufgezogen. My daughter is angry at me. And she doesn't want to come here to be with me. Und meine Tochter ist wütend auf mich und sie will nicht hierher kommen und bei mir zu. So I'm depressed. Um bei mir zu sein. Pray for me. Und darum bin ich depressiv. Bete für mich. Und ich sagte nein. I said, listen, for me to pray to get rid of your depression is not going to do anything. Ich sagte, hör zu, wenn ich bete, damit du die Depression los wirst, wird sich nichts an der Situation ändern. I said, you are depressed because you did a terrible thing. Ich sagte, du bist depressiv, weil du was Schreckliches getan hast. You chose a financially better life over your own daughter. Du hast ein finanziell besseres Leben deiner eigenen Tochter vorgezogen. Now your own daughter is angry at you, which is the consequence. Nun ist deine eigene Tochter wütend auf dich, was die Konsequenz deiner Entscheidung ist. Und nun möchtest du, dass ich wegen der Konsequenz deiner Entscheidung bete, aber so funktioniert es nicht. Ich sagte, du kannst deine Depression sehr einfach beheben. Pack your bags, go back to Brazil. Pack deine Koffer, geh zurück nach Brasilien. Ask your daughter to forgive you, beg her to forgive you. Bitte deine Tochter, dir zu vergeben, flehe sie an. Embrace her and take good care of her. Nimm sie in die Arme und kümmere dich gut um sie. Und sie sagt, ich werde niemals zurückgehen. Es ist ein schöneres Leben hier. Ich sagte, ja, dann musst du mit der Depression leben. Und ich ging weg. Prayer is not this weird, magic thing where we can persuade God. Seht ihr, Gebet ist nicht dieses seltsame, magische Ding, mit dem wir Gott überreden können. Ich gebe euch noch ein anderes Beispiel. How many people have asked me, Reinhard, please pray for me that God will give me the green card to America. So viele Leute haben mich gebeten, Reinhard, bitte bete für mich, dass Gott mir eine Green Card für Amerika gibt. I've never prayed this. I don't pray this prayer. Ich habe das noch niemals gebetet. So why don't pray this prayer? Wisst ihr, warum ich das nicht mache? So suddenly the green card is given to the one who prays more. Denn plötzlich wird die Green Card denen gegeben, die mehr beten. Well, that's really simple. Das wäre ja einfach. Listen to me. Hör zu. If it would really work like this, wenn es wirklich so funktionieren würde, I would think about maybe I should do this. Ich überlege gerade, ob ich Folgendes tun soll. I offer prayers for people to get a green card for $1,000. And then I can invest this money to the orphans in Brazil. Ich bitte Ich biete Gebet für Menschen an, die eine Green Card brauchen, für $1,000, und dann kann ich das Geld für die Waisenhäuser benutzen. Was meinst du, sollen wir das so machen? We can start a business. Wir könnten ein Business, ein Geschäft anfangen. Reinhard, the Bai Chi Santo, almost a prayer to get the green card. Oh, Reinhard, der Wunderguru, bietet Gebet an, um die Green Card zu bekommen. People, what do you think? Leute, was denkt ihr bloß von mir? Stop being so religious. Hört auf, so religiös zu sein. Listen. Hört zu. If God wants in America, don't waste your prayer for the green card. Wenn Gott möchte, dass du in Amerika bist, dann verschwende deine Gebete nicht für die Green Card. Hundreds of people. Hunderte Leute. American and Austrian. American. Denn ich bin Amerikaner und Österreicher. Ich habe zwei Staatsangehörigkeiten. And I'm preaching many Brazilian churches. Und ich habe 10 Jahre lang in Amerika gelebt und in vielen brasilianischen Gemeinden in Amerika gepredigt. Hundreds and hundreds of Brazilians who live in America have told me this. Hunderte und Abertunde Brasilianer, die in Amerika leben, haben mir dies gesagt. Reinhard, I know God wants me to live in America. Reinhard, ich weiß, dass Gott möchte, dass ich in Amerika lebe. I'm praying and praying and praying to get the green card. Ich bete und bete und bete, um die Green Card zu bekommen. Listen. Why do you waste so much energy in the wrong prayers? Warum verschwendest du so viel Energie an falsche Gebete? You know why? Weißt du warum? Religion has taught you how to pray. Weil Religion dir so beigebracht hat zu beten. You know, what do you really think you do with your prayer? Was denkst du eigentlich, was du mit deinem Gebet machst? Well, ask, knock and seek. Tja, bitten, suchen und anklopfen. Look, if you want to keep living in the old covenant, have fun. Schau, wenn du weiter mit dem alten Bund leben möchtest, noch viel Spaß dabei. Matthew 7 has not been put in the Bible for you. Aber Matthäus 7 steht nicht für euch in der Bibel. You don't live under the old covenant. Ihr lebt nicht unter dem alten Bund. The old covenant only started with the finished work of the cross. Der neue Bund begann erst mit dem vollbrachten Werk des Kreuzes. Reinhard, if God wants me in America, shouldn't I pray for the green card? Aber Reinhard, wenn Gott möchte, dass ich in Amerika bin, sollte ich dann nicht für die Green Card beten? No. Nein. Listen. Hört zu. Remember what I said probably about 30, 40 times in these lives? Erinnert ihr euch an das, was ich wahrscheinlich schon 30, 40 Mal in diesen Lives gesagt habe? What's one of the first rules of New Covenant Prayer? Was ist eine der ersten Regeln des Gebets im Neuen Bund? Align your heart with God's heart. Passe dein Herz an das Herz Gottes an. First rules. Eine der wichtigsten Regeln. In 2004, 1:30 in the morning. 2004, um 2:30 morgens. God said to me. Sagte Gott zu mir. This year I want you to move to the United States of America. Ich möchte, dass du dieses Jahr in die Vereinigten Staaten von Amerika umziehst. I didn't want to move to America. Ich wollte nicht nach Amerika umziehen. But especially my wife did not want to move there. Und insbesondere meine Frau wollte nicht dorthin ziehen. Did not want to move. Wir wollten nicht umziehen. So here's what I did. Also machte ich Folgendes. I said, okay, Lord. Ich sagte, okay, Herr. You want me to go? I go. Wenn du willst, dass ich gehe, dann gehe ich. It was never my desire. It was God. Es war nie mein Wunsch, es war Gottes Wunsch. I aligned my heart with God. Darum passte ich mein Herz an sein Herz an. Here's what I said. Und ich sagte, I said, Lord, I will not go without a green card. Herr, ich werde nicht dahin gehen ohne eine Green Card. I said, I will not set one foot onto the soil of the United States of America unless I already enter legally with a green card. Ich sagte, ich werde keinen Fuß auf den Boden der Vereinigten Staaten setzen, wenn ich nicht legal mit einer Green Card eintreten kann. Why did I say that to God? Und warum habe ich das zu Gott gesagt? Listen. Hör zu. If you could only wake up from being so religious, your life would be so wonderful. Wenn ihr nur von eurer Religiosität aufwachen würdet, dann wäre euer Leben so wunderbar. Prayer is aligning my heart with his heart. Gebet ist mein Herz an seines anpassen. If his heart wants me to be in America, wenn sein Herz möchte, dass ich in Amerika bin, just think, please think. Denkt einmal drüber nach, bitte. So, his heart's desire is for me to be in America. Sein Herzenswunsch ist also, dass ich in Amerika bin. He wrote in the Bible, obey the law. Er hat in der Bibel geschrieben, gehorcht dem Gesetz. The law of the land, the country, the government. Also dem Gesetz des Landes, der Regierung. So the government says, if you enter the United States of America illegally, you're breaking the law. Die Regierung sagt, wenn du die Vereinigten Staaten illegal betretest, dann brichst du das Gesetz. Denk drüber nach. So the God who is telling you to go there is also telling you to break the law. You try to figure that out. Wenn Gott mir sagt, ich soll dorthin gehen, sagt er dann auch, dass ich das Gesetz brechen soll? Versucht das logisch zu erklären. And the same God wrote in the Bible, obey the authority of the government. Und derselbe Gott schrieb in der Bibel, gehorcht der Autorität der Regierung? Don't you think something is wrong somewhere? Denkt ihr nicht, dass es hier irgendwo einen Fehler gibt? Don't you think it's time to wake up and say, well, it wasn't God who sent me here, I wanted to be. Ist es nicht Zeit aufzuwachen und zu sagen, es war nicht Gott, der mich hierher geschickt hat, sondern ich wollte es selbst? Or Be honest enough. Oder seid wenigstens ehrlich. Just be honest enough. Seid einfach ehrlich. Listen, this is so, all you have to do is think a little bit logical and it's so clear. Hört doch, das ist so, alles was ihr tun müsst, ist ein bisschen logisch denken und dann ist es so klar. Yeah. God doesn't send you to a place breaking the law of the land that is not against the law of God. Gott schickt euch nicht an einen Ort und bricht dabei das Gesetz des Landes, obwohl es nicht gegen das Gesetz Gottes ist. Now I understand if a government tells you to do something that's against God, we don't obey that because he's the highest authority. Nun müsst ihr verstehen, wenn die Regierung euch anweist, etwas zu tun, das gegen Gott ist, dann müssen wir dem nicht gehorchen, denn er ist die höchste Autorität. But the immigration law is not against the law of God. Aber das Immigrationsgesetz ist nicht gegen das Gesetz Gottes. So if God told you to go there, you will get the green card without praying, without anything. Wenn Gott dir gesagt hat, dass du dorthin gehen sollst, dann bekommst du die green card ohne dafür zu beten oder irgendetwas. And if you didn't get it, do whatever you want. Just please leave God out of this whole business. Und wenn du sie nicht bekommst, dann mach was du willst, aber lass Gott aus der ganzen Sache heraus. This makes look God so bad. Das lässt Gott so schlecht aussehen. We have represented God in an awful way. Wir haben Gott auf eine schreckliche Art und Weise repräsentiert. Just do whatever you want to do, but leave God out of it. Tu einfach, was ihr wollt, aber lass Gott aus dem Spiel. Listen. Hör zu. When I walked to the embassy to apply for my green card, als ich auf die Botschaft ging, um einen Antrag für die Green Card zu stellen, the lady at the embassy said to me, I will not get it. Sagte die Dame in der Botschaft, dass ich sie nicht bekommen werde. It's a long story. I don't have time to tell you the whole story. Es ist eine lange Geschichte und ich habe nicht genug Zeit, sie euch zu erzählen. But she was very clear. She said, if you do this and this, you will not get it. And I said, but I'm still going to do this. Aber sie war ganz deutlich und sagte, wenn Sie das und das tun, werden Sie die Karte nicht bekommen. Und ich sagte, ich werde es auf jeden Fall machen. Und ich werde es auf jeden Fall machen, denn Gott hat mir das so aufgetragen. She said, you're not gonna get it. Und sie sagte, Sie werden sie nicht bekommen. I said, of course I will. Ich sagte, selbstverständlich werde ich sie bekommen und ging raus. The wife said to me, meine Frau sagte zu mir, Liebling, prepare well. Bereite dich gut vor. Think, what are you gonna say at the interview? Denke genau nach, was du bei dem Interview sagen willst. I said, no. Ich sagte, nein. I will neither think nor pray. Ich werde weder nachdenken noch beten. Pray for what? Beten wofür? Lord, give me the green card. Herr, gib mir die Green Card. Denk nach. Just think. Denk einfach nach. God is a good father. Gott ist ein guter Vater. The good father sends you on a business trip in his business. Der gute Vater schickt dich auf eine Geschäftsreise für sein Geschäft. But he doesn't give you what you need to fulfill his business. Aber er gibt dir nicht alles, was du brauchst, um das Geschäft abzuwickeln. Unless you spend hours on your knees begging him to give you what you need to do his business. What kind of a father? Es sei denn, du verbringst stundenlang auf deinen Knien, um ihn anzuflehen, dir zu geben, was du brauchst, um sein Geschäft zu erledigen. Was für ein Vater wäre das? Listen, something is wrong somewhere and you need to figure out what's wrong. Irgendwo ist etwas sehr falsch und du musst herausfinden, was das ist. Listen, I never prayed one prayer, I never asked God for the green card, did nothing. All I did is obey what he told me to do and I had the green card within less than 1 minute. Ich habe kein einziges Gebet gebetet und Gott nie gebeten, mir die Green Card zu geben. Nichts. Das Einzige, was ich tat, war, ihm zu gehorchen und zu tun, was er mir gesagt hatte. Und ich bekam die Green Card in weniger als einer Minute. Oh, help us, Lord. Oh, Herr, hilf uns mit unserer religiösen Mentalität. Listen, align your heart with God's heart and everything is going to be fine. Hört, passt euer Herz an, Gottes Herz an und alles wird gut werden. So now, what's about intercession? Also, wie ist das mit Fürbitte? What does intercession mean? Was bedeutet Fürbitte? Intercession means that you come before God on behalf of somebody else. Fürbitte heißt, dass du anstelle einer anderen Person vor Gott kommst. Many people teach this in intercession. Viele Leute lernen Folgendes über Fürbitte. We have to pray until we feel we have a breakthrough. Wir müssen beten, bis wir das Gefühl haben, dass wir einen Durchbruch haben. I completely disagree with that. Ich bin vollkommen anderer Meinung. Because prayer is not something we feel. Prayer is something we do by faith. Denn Gebet ist nichts, was wir fühlen. Gebet ist etwas, das wir im Glauben tun. You don't pray until you feel something. You pray until you have a conviction and assurance in your heart that it's so. Du betest nicht, bis du etwas empfindest. Du betest, bis du eine Überzeugung im Herzen habt, dass es erledigt ist. If you don't have this conviction, don't even go into intercession. Und wenn du diese Überzeugung nicht hast, fang gar nicht erst mit Fürbitte an. Please listen to this. Hör zu. I told you yesterday, pray the apostolic prayers. Revelation, knowledge of his will. These are the prayers you pray constantly by faith. Ich habe euch gestern vom Beten der apostolischen Gebete erzählt, Offenbarung, Erkenntnis seines Willens und so weiter. Das sind die Gebete, die ihr regelmäßig im Glauben betet. I received so many of the same messages. I mean hundreds. Ich habe so viele Nachrichten mit demselben Inhalt bekommen, hunderte. People weeping and crying. Die Leute weinten und schluchzten. Saying this. Und sagten, I've prayed for my son, I've prayed for this child, I've prayed for this man, I've prayed for this friend. Ich habe für meinen Sohn gebetet, für dieses Kind, ich habe für diesen Mann gebetet oder für diesen Freund. And nothing happened. God didn't do anything. Und nichts ist passiert. Gott hat nichts getan. I'm not even sure if God really wants to do this anymore. Ich bin mir noch nicht mal mehr sicher, ob Gott das überhaupt tun will. Listen, intercession without faith is wasted energy. Hör zu, Fürbitte ohne Glauben ist Energieverschwendung. You don't pray unless you are absolutely 100% convinced that what you pray is the absolute will of God. Du betest nicht, bis du nicht absolut hundertprozentig davon überzeugt bist, dass das, was du betest, der vollkommene Wille Gottes ist. And if it's the absolute will of God, you don't pray to convince God, because God doesn't need to be convinced. Und wenn es der vollkommene Wille Gottes ist, dann betest du nicht, um Gott davon zu überzeugen, denn Gott muss nicht überzeugt werden. Please just catch this one phrase. Please. Bitte begreif diese Aussage. Everything in the new covenant, including intercession. Alles im neuen Bund, auch die Fürbitte, must be a response to the finished work of the cross. Muss eine Reaktion auf das vollbrachte Werk am Kreuz sein. So God initiates intercession and I respond to it. Gott initiiert die Fürbitte und ich reagiere darauf. Prayer is not bending God's will to my will. Gebet bedeutet nicht, dass ich Gottes Willen unter meinen Willen beuge. But it is a lifestyle where his will can be done through my life. Sondern es ist ein Lebensstil, in dem sein Wille durch mein Leben erfüllt werden kann. Please, this is so important. Bitte, das ist so wichtig. See, we intercede to try to get God to do for other people what we want him to do. Wir machen Fürbitte, um zu versuchen, dass Gott das für andere tut, was wir von ihm wollen. I'm going to say something that's going to shock and confront a lot of you. I know. Ich sage jetzt etwas, das euch schockieren und konfrontieren wird. Das weiß ich. I can already see all the messages I'm going to receive. Ich kann schon die ganzen Nachrichten sehen, die ich bekommen werde. But the new covenant does not teach us to pray that God saves people. Aber der neue Bund lehrt uns nicht zu beten, dass Gott Menschen rettet. There is no evidence in the new covenant that we should pray that God will save people. Es gibt keinen Beleg dafür, dass wir im neuen Bund dafür beten sollen, dass Gott Menschen rettet. I believe this prayer is wrong. Ich glaube, dieses Gebet ist falsch. And I will explain this. Und ich werde es euch erklären. You see, unfortunately, almost any teaching in intercession that is happening today is taken from the old covenant. Seht ihr, leider ist fast jede Lehre über Fürbitte, die heute gelehrt wird, aus dem alten Bund entnommen. And all that has to change. Und das muss sich ändern. For instance, zum Beispiel Ezekiel 22:30. Ezekiel 22, Vers 30. I preached this when I was 19 years old, 40 years ago. Das habe ich gepredigt, als ich 19 Jahre alt war, vor 40 Jahren. Today I'm embarrassed that I preached. Und heute schäme ich mich, dass ich das gepredigt habe. I did. Aber ich habe es getan. God is saying that there is nobody standing in the gap. That's why he will destroy the wicked. Gott sagte, dass niemand in dem Riss stand. Deshalb würde er die Bösen zerstören. I've preached this to our young people that I was leading when I was 19. Ich habe das den jungen Leuten gepredigt, die ich geleitet habe, als ich 19 war. I said, guys, we have to stand in the gap. Und ich sagte, Leute, wir müssen in den Riss treten. Oh, I'm so embarrassed I did that. Aber ich schäme mich so sehr, dass ich das gemacht habe. But I did. Aber ich habe es gemacht. Listen, nobody needs to stand in the gap between God and the people. Hör zu, niemand muss in den Riss zwischen Gott und den Menschen treten, nur Jesus, und er ist bereits drin. So, intercession, the mentality has to change. Fürbitte, also die Denkweise darüber, muss sich einfach ändern. Everything is different in the new covenant. Alles ist anders im neuen Bund. Look what the apostles did in Acts chapter 4. Schaut, was die Apostel in Apostelgeschichte 4 getan haben. They were just beaten and they were forbidden to preach in the name of Jesus. Sie waren gerade erst geschlagen worden und man hatte ihnen verboten, im Namen Jesu zu predigen. They never prayed that God would continue to save people. Sie haben nie gebetet, dass Gott weiterhin Menschen durch sie rettet. It was a prayer of approximately 1 minute. Es war ein Gebet, das etwa eine Minute lang gedauert hat. You will find it in Acts 4. Es steht in Apostelgeschichte 4. Look, they didn't pray for people to be saved. They prayed for themselves. Schaut, sie haben nicht mal gebetet, dass Menschen gerettet werden. Sie haben nur für sich selbst gebetet. I love this. Und ich liebe das. They understood that God doesn't need to be convinced to save people. We need to preach the gospel in power and authority. Sie haben verstanden, dass Gott nicht überzeugt werden muss, dass er Menschen rettet. Wir müssen das Evangelium in Kraft und Autorität predigen. Look in verse 29. Und Vers 29. Nun, so they pray this, Lord, look on their threats. Herr, schau an ihre Drohungen. They didn't ask for God to stop the people who beat them. Und sie baten Gott nicht, die Menschen aufzuhalten, sie zu schlagen. They didn't ask God to now save people. Sie haben Gott nicht gebeten, nun Menschen zu retten. Look, it's so clear. Schaut, es ist so klar. Look at their threats. Der folgende Satz. And grant your servants, grant us. Und gib deinen Knechten. That with all boldness we may speak your word. Dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. By stretching out your hand to heal and to signs and wonders through the name of your holy servants. Indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, dass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. It was this one-minute prayer that shook the whole place, and you know what happened? Es war dieses einminütige Gebet, das den ganzen Ort erschütterte. Und wisst ihr, was passierte? His prayer was answered. Er saw that some for you came to the altar, and they spoke the word of God with boldness. Es wurde beantwortet, denn es heißt, und sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Listen. Hör zu. I don't remember. I really don't remember. Last time I prayed a prayer that wasn't answered. Ich erinnere mich wirklich nicht mehr an das letzte Mal, wann ich ein Gebet gebetet habe, das nicht beantwortet wurde. You know why? Wisst ihr warum? I hate old covenant and religion. I hate it. Ich hasse den alten Bund und Religion. Ich hasse es wirklich. I hate it. What do you? I've wasted too much energy, too much time trying to convince God. Never do I want to go back to this kind of lifestyle. Ich habe zu viel Energie und zu viel Zeit verschwendet, um Gott zu überzeugen. Ich will nie wieder zurück in diesen Lebensstil, nie. So why we don't need to pray for God to save people? Warum? Wir müssen doch nicht beten, dass Gott Menschen rettet. God loves to save people. Gott liebt es, Menschen zu retten. I do believe in intercession. Ich glaube wirklich an Fürbitte. I've literally spent nights rolling on the floor with the agony of the Holy Spirit. Ich habe buchstäblich ganze Nächte damit verbracht, mich auf den Boden zu krümmen in Qualen des Heiligen Geistes. God is taking me one time. This is a true story. Gott hat mich einmal weggeführt. Das ist eine wahre Geschichte. God took me in the spirit to another nation. Gott nahm mich im Geist und brachte mich in eine andere Nation. And I was over the governing building of that nation. Und ich war über dem Regierungsgebäude dieser Nation. For a few hours. Ein paar Stunden lang. And I was in the middle of a huge spiritual war between demons and angels. Und ich war inmitten eines riesigen geistlichen Kampfes. Es gab Dämonen und Engel. It was about 3 weeks before the election. Und es war etwa 3 Wochen vor den Wahlen. Und der Herr sagte zu mir, Reinhard, der Feind will diese Nation zerstören. Wirst du mir helfen? Und ich sagte, na klar. Er sagte, okay, dann komm. Und er führte mich weit weg in eine andere Nation. Und ich war über dem Gebäude der Regierung im zweiten Himmel in diesem verrückten Kampf. Listen, I did not try to convince God of anything. Hör zu, ich habe nicht versucht, Gott von irgendetwas zu überzeugen. He convinced me. Er hat mich überzeugt. You're gonna help me? I said, of course. Er sagte, willst du mir helfen? Und ich sagte, ja, natürlich. And when I was in the second heaven, und als ich dann im zweiten Himmel war, I couldn't do anything, but I was agonizing and groaning for hours. Konnte ich überhaupt nichts mehr machen, denn ich spürte nur die Qualen und stöhnte stundenlang. Ich lieferte mich auf die Initiative von Gott hin aus. Even intercession is not trying to convince God to do something for other people. You have to get this idea out of your head. You have to convince God. Selbst Fürbitte bedeutet nicht, Gott von irgendetwas zu überzeugen, auch nicht stellvertretend für andere Personen. Das müsst ihr einfach aus eurem Kopf kriegen. You can never pray with real faith like that. Sonst könnt ihr nie in echtem Glauben auf diese Weise beten. You never need to convince God to heal people. You command the sickness to get out of there. Du musst Gott nie wegen anderer Leute überzeugen. Du befiehlst der Krankheit, die Person zu verlassen. Faith is the key, people. Glaube ist der Schlüssel. Also als ich dort über dem Gebäude im zweiten Himmel Qualen litt, you know, I was just agonizing and crying and praying and weeping and crying and groaning. Und ich schrie und betete, weinte und schluchzte und stöhnte. These angels began to go into such a crazy fight. Und die Engel begannen einen absolut verrückten Kampf. And I remember the Lord said to me. Und ich erinnere mich, dass der Herr zu mir sagte, Reinhard, we did it. Reinhard, wir haben es geschafft. I will never forget these words. Ich werde diese Worte nie vergessen. He didn't say, Reinhard, you did it. Er sagte nicht, Reinhard, du hast es geschafft. He didn't say, Reinhard, I did it. Er sagte nicht, Reinhard, ich habe es geschafft. Reinhard, we Er sagte, Reinhard, wir haben es geschafft. We can go. Wir können jetzt gehen. And you know, I saw the angels who won that victory. Und wisst ihr, ich sah die Engel, die den Sieg errungen hatten. I went back to the country where my body was. Und ich kam zurück in das Land, in dem mein Körper war. Wrote into my prophetic diary, which had happened. Und habe in mein prophetisches Tagebuch geschrieben, was passiert war. I dated it. Und ich habe das Datum dabei dazu geschrieben. All the news in the world said that this other candidate is going to win. All die Nachrichten auf der ganzen Welt sagten, dass der andere Kandidat gewinnen wird. I wrote into my diary, it's not gonna happen. Und ich habe in mein Tagebuch geschrieben, das wird nicht passieren. I remember my wife was shocked. Ich erinnere mich, dass meine Frau schockiert war. Until the day before the elections, the candidate that actually God wanted to win, it was clear that all the surveys said he wouldn't win. Denn bis einen Tag vor der Wahl sagten alle Sender, dass der Kandidat, den Gott eigentlich als Präsident wollte, nicht gewinnen würde. So, how does intercession work? So wie funktioniert Fürbitte also? Don't try to convince God to do something in the lives of other people. Don't try to do. Versucht nicht, Gott davon zu überzeugen, etwas im Leben von anderen Menschen zu tun. Macht das nicht. Pray the apostolic prayers. Betet die apostolischen Gebete. I taught yesterday. Die ich euch gestern beigebracht habe. And then discover the heart of God. Und dann entdeckt das Herz Gottes. You see, let me say this. Ich möchte euch Folgendes sagen. This is really sad. Es ist wirklich traurig. We see a sad situation. Wir sehen eine traurige Situation. A person destroys their own life through all sorts of wicked sin. Eine Person zerstört ihr Leben durch alle möglichen bösartigen Sünden. And then we try to use intercession to stop this person from doing this sinful choice. Und dann versuchen wir Fürbitte dazu zu benutzen, um diese Person aufzuhalten, diesen sündhaften Weg zu gehen. We frustrate ourselves. Zuerst sind wir mit uns selber frustriert. And then finally we realize that we've prayed for 15 years and nothing changed. Und irgendwann erkennen wir, dass wir 15 Jahre lang gebetet haben und nichts hat sich geändert. You know, I have a sweet friend. Wisst ihr, ich habe eine sehr liebe Freundin. She's probably watching this right now. Und wahrscheinlich guckt sie gerade zu. Because she wants to know how to intercede for her brother. Denn sie möchte wissen, wie sie für ihren Bruder beten kann. She knows how much I love her. Ja, sie weiß, wie sehr ich sie liebe. She would probably want me to say, like, give her the key, how intercession can change the life of her brother. Wahrscheinlich will sie wissen und ihr, dass ich ihr etwas sage, ein Schlüssel, wie sie mit Fürbitte das Leben ihres Bruders ändern kann. But I can tell her something I don't believe. Aber ich kann ihr nicht sagen, was ich selbst nicht glaube. Here's the problem. Hier ist das Problem. Her brother never had the consequences for his manipulating choices. Ihr Bruder hat nie die Konsequenzen für seine manipulierenden Entscheidungen getragen. His family let him get away with it. Seine Familie ließ ihn damit wegkommen. His family enabled him to do that. Und seine Familie hat es ihm erst ermöglicht. So now we're trying to pray and by prayer fix a problem that in reality is the consequences of the wrong choice of the family. Und nun versuchen wir zu beten und wir wollen durch Gebet ein Problem beheben, das in Wirklichkeit die Konsequenz falscher Entscheidungen in der Familie ist. And I understand your heart. Und ich verstehe euer Herz. And your pain. Ich verstehe euren Schmerz. But that's not how it works. Aber so funktioniert es halt nicht. Let me tell you my own story. Ich erzähle euch meine eigene Geschichte. Three sons now. Ich habe drei Söhne, but two that came out of my own body. Aber zwei stammen von meinem eigenen Körper ab. Our sons, they're great kids. Unsere Söhne sind großartige Kinder. They were raised in church. Sie sind in der Gemeinde aufgewachsen. Dies. Sie wurden getauft. Then we moved to America. Dann sind wir nach Amerika gezogen. Then one of our sons got with the wrong crowd. Und dann kam einer unserer Söhne mit den falschen Leuten zusammen. And without us realizing, und ohne dass wir es bemerkt hatten, became a hardcore drug addict. Wurde er sehr schwer drogenabhängig. And it looked like that was the end of his life. Und es sah so aus, als ob dies das Ende seines Lebens wäre. And he really told me, it's over, it's finished. Und er hatte mir bereits gesagt, es ist vorbei, mein Leben ist am Ende. I remember I threw myself on the floor and I was praying like crazy. Ich erinnere mich, ich warf mich auf den Boden und betete wie verrückt. And the Lord said to me, what are you doing on the floor? Und der Herr sagte, was machst du da auf dem Boden? I got mad at God. Und ich wurde so wütend auf Gott. I said, my son is about to die and you are telling me what I'm doing on the floor. I'm praying for him. Mein Sohn ist kurz davor zu sterben und du fragst mich, was ich auf dem Boden mache? And he said to me, get up. Und er sagte zu mir, steh auf. You've put his life into my hand. Why are you taking it back out of my hands now through prayer? Du hast sein Leben in meine Hände gelegt. Warum nimmst du es jetzt durch das Gebet wieder aus meinen Händen? If he's in my hands, he's in my hands. Denn wenn er in meinen Händen ist, dann ist er in meinen Händen. Get up. Don't sit there for him. Leave him. Let him go. Steh auf. Lass ihn gehen. Abre suas mãos. I did. öffne deine Hände, und das habe ich gemacht. Wisst ihr, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre er jetzt tot, da bin ich mir ganz sicher. Doch jetzt ist er frei. Frei von Drogen. Er hat einen College-Abschluss als einer der besten des ganzen Colleges gemacht. Please listen, people. Hört bitte zu, Leute. Let me help you. Lasst mich euch helfen. When it comes to intercession, the first thing you have to recognize. Wenn es um Fürbitte geht, God is not mad at people anymore. Dann müsst ihr als erstes erkennen, Gott ist nicht mehr zornig auf die Menschen. When the Bible says in the Old Testament. Wenn die Bibel im Alten Testament sagt, we need somebody who stands in the gap between God and man. Dass wir jemanden brauchen, der in dem Riss zwischen Gott und den Menschen steht. What happened? Was ist dann passiert? God was angry at man because of sin. Gott war auf die Menschen zornig wegen der Sünde. So intercession stands between the angry God. And the man who sinned. Die Fürbitte steht also zwischen dem zornigen Gott und dem Menschen, der sündigt. Wenn wir nicht aufhören, auf diese Weise zu beten, dann verleugnen wir das vollbrachte Werk am Kreuz. Look what the Bible says in 2 Corinthians 5:19. Schaut in der Bibel nach, 2. Korinther 5, Vers 19. God was in Christ reconciling the world to himself. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. The world. Die Welt. Not the good people. Nicht die guten Menschen. Not imputing the trespasses to them. Vers 19, indem er ihnen ihre Übertretung nicht zurechnete. God is not holding the sin anymore against the people because he put it on Christ. Gott hält den Menschen ihre Sünden nicht mehr vor, denn er legte sie auf Christus. Nobody goes to hell because they sin. They only go to hell because they reject the sacrifice of Christ. Niemand kommt in die Hölle wegen seinen Sünden, sondern nur deswegen, weil sie das Opfer von Christus ablehnen. When we pray, we still believe that God is mad in the world and we have to stand between God and an angry God and the world. Doch bei der Art, wie wir beten, glauben wir immer noch, dass Gott zornig ist auf die Welt und wir müssen zwischen einem zornigen Gott und die Welt stehen. I believe that's a strategy of the devil. Ich glaube, dass das eine Strategie des Teufels ist. Sorry, I'm gonna be as honest as I can. Tut mir leid, aber ich muss so ehrlich wie möglich sein. Ich glaube, dass der Teufel die Kirche überzeugt hat, auf diese Weise zu beten. Because while we are trying to convince God to save the world, we're not going out to preach the gospel in authority. Denn während wir versuchen, Gott davon zu überzeugen, die Welt zu retten, gehen wir nicht raus, um das Evangelium in Autorität zu verkünden. Schaut, was Paulus im selben Vers sagt. Und der das Wort der Versöhnung in uns gelegt hat. Wir predigen nicht die Botschaft eines zornigen Gottes, wir predigen die Botschaft vom vollbrachten Werk des Kreuzes und von einem Gott, der die Menschen mit sich selbst versöhnen will. Schaut, was passierte, als Jesus geboren wurde, in Lukas 2, Vers 14. Oh, ich wünschte, ich hätte Zeit, 5 Stunden lang darüber zu predigen. Listen, what the angel said. Hört, was der Engel gesagt hat. Glory to God in the highest and on earth peace. Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Which peace? Was für ein Frieden? Der Engel sagte damit nicht, dass es nur noch Frieden und nie wieder Krieg auf Erden geben wird. Peace between God and people. Frieden zwischen Gott und den Menschen. Through Jesus, there is no more angry God. Durch Jesus gibt es keinen zornigen Gott mehr. Because his anger was already put on Jesus Christ. Denn sein Zorn wurde bereits auf Jesus Christus gelegt. God's wrath is satisfied. Gottes Zorn ist gestillt. Listen, this, I'm sorry. I have to tell you this. Hört zu, ich muss euch das einfach sagen, sorry. If we go into intercession with this attitude, wenn wir mit dieser Einstellung in die Fürbitte gehen, we have to stand between God who is angry at the people because of their sin. Dass wir zwischen Gott, der zornig ist, und den Menschen stehen müssen wegen ihrer Sünde, we are denying the finished work of the... dann verleugnen wir das vollbrachte Werk des Kreuzes. So the first thing you have to understand in intercession, God isn't mad at people anymore. Das erste, was ihr über Fürbitte verstehen müsst, ist also, dass Gott nicht mehr zornig auf Menschen ist. God isn't mad at Brazil, North America. America or the nation. Gott ist nicht sauer auf Brasilien, Nordamerika oder die anderen Nationen dieser Welt. In the Old Testament he needed a mediator. Im Alten Testament braucht er einen Vermittler. I heard so many sermons preached on the story of Abraham negotiating with God about Sodom and Gomorrah. Ich habe so viele Predigten über die Geschichte gehört, als Abraham mit Gott über Sodom und Gomorra verhandelte. Oh, if we could only stand in intercession like Abraham, Brazil would be saved. Oh, wenn wir nur so in der Fürbitte auftreten würden wie Abraham, dann wäre Brasilien gerettet. No. Nein. It's finished, people. Es ist doch vollbracht, Leute. Jesus sits at the right hand of the Father interceding. Do you really think that your intercession is more power than his? Yes. Wake up! Jesus sitzt zur Rechten des Vaters und tritt im Gebet für uns ein. Denkst du wirklich, dass deine Fürbitte vollmächtiger ist als seine? Wach doch auf! You really think so? Denk dir das wirklich? We need to decree, we need to declare, we need to preach and show the gospel to the people. Wir müssen das Evangelium in Existenz rufen und wir müssen es proklamieren und den Menschen predigen und demonstrieren. There is no negotiation between the angry God who is trying to destroy Sodom and Gomorrah or Brazil or any other nation. Es gibt keine Verhandlung mit einem zornigen Gott, der versucht, Sodom und Gomorrah oder Brasilien oder sonst eine Nation zu zerstören. Sin is not the problem. Sin has been paid for. Sünde ist kein Problem mehr. Für die Sünde wurde bezahlt. Look what Paul said in the same context of 2 Corinthians 5. Paul sagt im selben Kontext von 2. Korinther 5. He said, we are ambassadors for Christ. So sind wir nun Botschafter für Christus. Look at this. Olha pra isso. Though God were pleading through us. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. So bitten wir nun stellvertretend für Christus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Show me in the New Testament where we are told to pray that God will save people. You show that to me. Send me a message. Zeig mir im Neuen Testament, wo steht, dass wir dafür beten sollen, dass Gott Menschen rettet. Zeig mir das. Schick mir eine Nachricht. We don't have to convince God to save people. He's so convinced that he let Jesus die for this problem. Wir müssen Gott nicht davon überzeugen, Menschen zu retten, denn er ist so überzeugt davon, dass er Jesus aus diesem Grund sterben ließ. Paul said, we are pleading with the people to be saved, not with God to save the people. Gott sagte, wir flehen die Menschen an, dass sie gerettet werden, nicht Gott, dass er die Menschen rettet. Did you catch it? Hast du das verstanden? Did you catch it? Yeah. We are not pleading with God to save people, we are pleading with people to accept the sacrifice of the cross. Wir flehen nicht Gott an, dass er Menschen rettet, sondern wir flehen die Menschen an, dass sie das Opfer des Kreuzes annehmen. People need to be convinced, not God. Die Menschen müssen überzeugt werden, nicht Gott. If you don't understand this, you will intercede wrong. Und wenn ihr das nicht versteht, wird eure Fürbitte falsch sein. So we have to understand, it's the preaching of the gospel that is the power of salvation, not our intercession. Wir müssen also verstehen, dass die Predigt des Evangeliums ist die Kraft zur Rettung, nicht unsere Fürbitte. We have to show, here's what we have to do. Wir müssen den Menschen dies zeigen. Our prayer is to be the prayer of the apostle. Unser Gebet muss das Gebet der Apostel sein. Boldness. Kühnheit. We will preach the gospel with signs and wonders and boldness. Dass wir das Evangelium predigen mit Zeichen und Wundern und Kühnheit. If we preach the gospel with signs and wonders and boldness, many things will be transformed. Wenn wir das Evangelium mit Zeichen und Wundern und Kühnheit predigen, werden viele Dinge transformiert. Many intercessors. Viele Fürbitter. They have become expert in petitioning and trying to convince God to do stuff. Sind Experten im Bitten geworden, die versuchen, Gott davon zu überzeugen, Dinge zu tun. But they have never learned to petition, they've never learned to decree and bring ordinances here on this earth. Aber sie haben nie gelernt, etwas anzuordnen und die Verordnungen des Himmels auf die Erde zu bringen. Listen. Hör zu. Intercession starts in the heart of God. It cannot start in your heart. Fürbitte beginnt im Herz Gottes. Sie kann und darf nicht in deinem Herz beginnen. Never try to use intercession to convince God for anything. Und versuche niemals Fürbitte zu nutzen, um Gott von irgendetwas zu überzeugen. All these concepts are from the old covenant. All diese Konzepte stammen aus dem alten Bund. With authority, what God is telling you to decree. Ordne die Dinge mit Autorität an, die Gott dir verkündet und für die er dich beauftragt. So Reinhard. Aber Reinhard. How do I pray for my neighbor child who is sick? Wie bete ich dann für mein Nachbarskind, das krank ist? Erinnert euch. In the new covenant, everything starts with the finished work of the cross and we only respond. Im neuen Bund beginnt alles mit dem vollbrachten Werk des Kreuzes und wir reagieren lediglich darauf. Here's one of the biggest problems in Christian life. Hier ist eines der größten Probleme im christlichen Leben. We love the law so much we don't want to stop living by the law. Wir lieben das Gesetz so sehr, dass wir nicht aufhören wollen, das Gesetz zu leben. Und dann wollen wir Folgendes. Reinhard, gib mir ein Regelwerk und dann werde ich die Regeln befolgen. Ich werde euch kein Regelwerk geben. Das ist alter Bund. Wenn du wirklich eine Last für dein Nachbarskind hast, geh in dein Zimmer, geh auf die Knie. Ich liebe es, auf den Knien zu sein. Ich liebe, liebe, liebe es. Und ich möchte auf den Boden mit Jesus legen. Geh auf die Knie und sage, Herr, mein Herz ist gebrochen für das Kind meines Nachbarn. Und dann sage, was werden wir in dieser Sache unternehmen? Und dann hör zu, was er dir sagt. Warum können wir uns in der Fürbitte nicht vom Heiligen Geist leiten lassen? Warum brauchen wir eine Formel? Why don't we do that? Warum machen wir das nicht einfach? Because then our religious conscience won't be satisfied. Weil dann unser religiöses Gewissen nicht zufriedengestellt wird. Because we feel if we haven't bargained with God for 3 months, we haven't prayed. Denn wir haben das Gefühl, wenn wir nicht 3 Monate lang mit Gott verhandelt haben, dann haben wir nicht wirklich gebetet. That's the sad thing. Und das ist traurig. On Monday night, I'll tell you a great experience that the Lord taught me intercession 30 years ago. Am Montag erzähle ich euch eine großartige Erfahrung, bei der der Herr mir vor etwa 30 Jahren beigebracht hat, wie Fürbitte funktioniert. Let the Holy Spirit direct you. Lass dich vom Heiligen Geist führen. Aber bete nie aus Frustration. And please, und bitte, never pray just because your heart is broken. Bete nie nur deswegen, weil dein Herz gebrochen ist. Never. Niemals. Because if you pray from a broken heart, convincing God to do something, it will not happen. Denn wenn du aus einem zerbrochenen Herzen betest und versuchst, Gott davon zu überzeugen, dass er etwas tut, wird es nicht passieren. I wept for 4 months for the broken children in Brazil. Ich habe 4 Monate lang für die kaputten Kinder in Brasilien geweint. And then I did this. Und dann habe ich Folgendes gesagt, Herr, was werden wir in dieser Sache tun? And I did what he told. Und dann habe ich getan, was er mir gesagt hat. That's true. You come into the session. Das ist wahre Fürbitte im neuen Bund. Wir sehen uns Montagabend.